Und gedenke unseres Dieners Ayub, als er zu seinem Herrn rief: Mich hat der Satan mit Mühsal und Pein heimgesucht.